trafen uns im Sonnenschein. Ein kurzer Traum vom Glücklichsein. Oh, er ging viel zu schnell vorbei. Es kam der Abschied für uns zwei. Nun denke ich nur noch daran, wie ich dich wiedersehe. Den Tanz vergess ich nie. Ich hör noch heute die Melodie. Wo ich auch bin, was ich auch tu, die Sehnsucht lässt mir keine Ruhe. Erst wenn ich wieder bei dir bin, bekommt mein Leben einen Sinn. Schönes Mädchen aus Sachkarten.